ein Schlimmelfingel. Urlaub. Guck die Blume wieder neu hoch. Okay, Wolfgang, erzähl du besser den Leuten, wie das war. Du warst im Urlaub, ja, im Schwarzwald. Also das Lied wird Schwarzwald. Und ich war da im Urlaub im letzten Sommer. Und das ist ganz erstaunlich, wie die da alles zubetonieren und so. Darüber habe ich dann halt meinen Text geschrieben. Ja, wie die Omas da spazieren gehen und so, über die Plaststätten wehen mit den Seppelbuchsen und so. Das ist.